Abschnitt 17 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20. Kapitel. Arbakis saß in einem Zimmer, das nach seinem Garten auf eine Art Balkon oder Säulengang hinausging. Seine Wange war bleich und eingefallen durch die körperlichen Leiden, die er erduldet hatte. Seine eiserne Natur hatte sich jedoch von den gefährlichen Folgen jenes Zufalles wieder erholt, der in dem Augenblick des vermeintlichen Sieges seinen schändlichen Absichten entgegengetreten war. Die erfrischende Luft, die seine Stirn kühlte, belebte die erschlafften Nerven und das Blut strömte wieder ruhiger als seit einigen Tagen in seinen matten Adern. So ist also, dachte er, der Sturm des Schicksals vorübergegangen. Das Unglück, das mein Leben bedrohen sollte, ist erfolgt und ich lebe noch. Es geschah, wie die Sterne es vorher verkündet hatten, und jetzt erwartet mich jenseits des Abgrundes die lange, glänzende und glückliche Laufbahn, welche jenem Unfall, wenn ich ihn überlebte, folgen sollte. Vor allen Genüssen, selbst vor dem der Liebe, will ich jetzt zuerst der Rache leben. Dieser griechische Knabe, der meiner Leidenschaft in den Weg getreten ist, der meine Pläne vernichtet, wird mir nicht wieder entrinnen. Aber welche Rache soll ich wählen? Da muss ich reiflich überlegen. Der Ägypter versank in ein tiefes Nachdenken und überlegte einen Plan nach dem anderen, ohne dass ihm aber ein genügend sicherer Anschlag einfallen mochte. Jetzt trat ein junger Sklave schüchtern in das Zimmer. Eine nach ihrem Anzuge und dem der Sklavin, die sie begleitet, vornehme Frau ist eben eingetreten und wünscht Arbakis zu sprechen. Eine Frau, sein Pulse ging schneller, ist sie jung? Ihr Gesicht wird durch den Schleier verborgen, doch scheint sie nach ihrer schlanken Gestalt jung zu sein. »Führe sie zu mir«, sagte der Ägypter, und für einen Augenblick glaubte er, die Fremde könne Ione sein. Der erste Blick auf die Eintretende genügte jedoch Arbakis, ihm diesen Irrtum zu benehmen. »Entschuldige, dass ich dir nicht entgegenkomme«, sagte er, »ich leide an einer Krankheit, die ich durchgemacht habe.« »Entschuldige, großer Ägypter«, erwiderte Julia, indem sie unter einer Schmeichelei die Furcht zu verbergen suchte, welche sie schon erfasste, »vergib einer Unglücklichen, die bei deiner Weisheit Trost sucht.« »Komm näher, schöne Fremde«, sagte Arbakis, »und sprich ohne Besorgnis und Rückhalt.« Julia setzte sich auf einen Lehnstuhl neben dem Ägypter und sah sich verwundert in einem Zimmer um, dessen kostbare Ausstattung selbst den Luxus in dem Hause ihres Vaters übertraf. Auch erfüllten sie die hieroglyphischen Inschriften an den Wänden, die mysteriösen Anlitze der Sphinxe, der Dreifuß in einer kleinen Entfernung und vor allem das ernste und gemessene Benehmen des Arbakis selbst mit einem fast unheimlichen Gefühl. Ein langes weißes Gewand bedeckte oben wie ein Schleier einen Teil seiner schwarzen Locken und ging bis auf die Füße herab. Seine Züge waren durch seine bleiche Gesichtsfarbe noch desto ausdrucksvoller geworden, und seine dunklen, flammenden Blicke schienen den Schleier der Julia zu durchdringen und die Geheimnisse ihres eitlen und leeren Gemüts zu erforschen. »Und was«, sprach er mit leiser, tiefer Stimme, »was führt dich, o Mädchen, in das Haus des morgenländischen Fremden?« »Sein Ruf«, erwiderte Julia. »Und welcher?« sagte er mit einem ironischen Lächeln. »Kannst du noch fragen, o Arbakis? Ist nicht ganz Pompeji von dem Rufe deiner Weisheit erfüllt?« »Ich habe allerdings einige Kenntnisse gesammelt«, antwortete Arbakis, »aber wie kann das Ohr der Schönheit so ernster Geheimnisse bedürfen?« »Ach«, sagte Julia, indem die gewohnten Töne der Schmeichelei sie aufheiterten, »sucht nicht das Unglück Trost bei der Weisheit und ist Liebe ohne Gegenliebe nicht das größte Unglück?« »Ha«, sprach Arbakis, »kann unerwiderte Liebe das Los einer so schönen Gestalt sein? Würdige mich, o Mädchen, auch des Anblicks deiner Züge, denn gewiss ist, was der Schleier verbirgt, ebenso reizend.« Julia, welche glaubte, durch ihre Reize den Magier für ihr Schicksal mehr zu gewinnen, schlug nach einigem Bedenken den Schleier zurück. »Du kommst, um unglücklicher Liebe wegen dir Rats bei mir zu holen«, sagte der Ägypter. »Liebeszauber gehören aber nicht zu den Dingen, mit denen ich mich in mitternächtlichen Studien befasse.« »Oh, das ist schade«, sagte Julia und machte eine Bewegung, als ob sie aufbrechen wollte. bleibe noch, sagte der Ägypter, welcher, trotz seiner Leidenschaft für Ione, durch die Schönheit der Julia nicht ungerührt geblieben war. Bleibe noch, denn wenn ich auch die Zauberei der Liebestränke denen überlassen habe, die sich mit solchem Treiben beschäftigen, so war ich doch nicht so unempfindlich gegen die Schönheit, dass auch ich in meiner früheren Jugend dieser Mittel mich nicht bedient haben sollte. Ich kann dir wenigstens Rat geben, wenn du aufrichtig gegen mich sein willst. Willst du vielleicht einen reichen Geliebten gewinnen? Ich bin reicher als der, welcher mich verachtet. Das ist seltsam, und du liebst ohne Gegenliebe? Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe, erwiderte Julia stolz, aber ich weiß, dass ich gerne über meine Nebenbuhlerin triumphieren möchte. Ich wünschte, den, welchem ich gleichgültig bin, in Liebe zu mir entbrennen zu sehen. Das ist ein ganz natürlicher weiblicher Wunsch, sagte der Ägypter anscheinend ganz ernst. Aber willst du, schönes Mädchen, mir nicht den Namen deines Geliebten anvertrauen? Kann er, wenn er Reichtum verachtet und selbst gegen die Schönheit blind ist, ein Pompeianer sein? Er ist aus Athen, erwiderte Julia, indem sie die Augen niederschlug. Ha, rief der Ägypter heftig, indem das Blut in die Wangen stieg. Ich kenne bloß einen jungen und edlen Athener in Pompeji. Kann es Glaukus sein, von dem du sprichst? Ach, verrate mich nicht, dieses ist allerdings sein Name. Jetzt wurde die Aufmerksamkeit des Arbakes in höherem Grade erregt. Konnte diese Zusammenkunft, die ihm bisher, da er sich nur mit der Leichtgläubigkeit und Eitelkeit des jungen Mädchens unterhalten hatte, unbedeutend erschienen war, für seine Rache nicht vielleicht Mittel darbieten? »Ich sehe, du kannst mir nicht beistehen«, sagte Julia, die durch sein Stillschweigen sich verletzt fühlte. »Verrate wenigstens mein Geheimnis nicht. Lebe wohl.« »Ich will«, sprach der Ägypter im ernsten Ton, »deinen Wunsch erfüllen.« Höre mich, ich selbst habe mit diesen Künsten mich nicht beschäftigt, aber ich kenne eine Zauberin, die darin bewandert ist. An dem Fuße des Vesuvs, kaum eine Stunde von der Stadt, wohnt eine mächtige Hexe. Bei dem Schein des Neumondes hat sie Kräuter gesammelt, welche die Eigenschaft besitzen, die Liebe für ewig zu fesseln. Ihre Künste vermögen es, das Herz deines Geliebten dir zuzuwenden. Suche sie auf und nenne ihr den Namen des Arbakes. Sie fürchtet diesen Namen und wird dir gewähren, was du verlangst. Ach, erwiderte Julia, wie sollte ich die Hexe, von der du sprichst, in diesen wilden Schluchten auffinden? Die ganze Gegend ist gefährlich durch ihre Abgründe und Höhlen und dicht mit wilden Weinstöcken verwachsen. Ich mag mich auch nicht fremder Führung anvertrauen, denn der Ruf eines jungen Mädchens ist leicht untergraben, und Glaukus will die Neapolitanerin doch schon in den nächsten Wochen heiraten. Heiraten? Weißt du das ganz bestimmt? Ihre eigene Sklavin hat es mir erzählt. Es wird nicht geschehen, sagte Arbakes heftig. Fürchte nichts, Glaukus soll der Deinige werden, aber wie kannst du jenen Liebestrank, wenn du ihn bekommst, ihm beibringen? Mein Vater hat Glaukus und ich glaube auch die Neapolitanerin auf übermorgen zu einem Feste eingeladen. Ich werde dann Gelegenheit dazu haben. So sei es, sagte der Ägypter, indem ein wildes Feuer in seinen Augen leuchtete. Für morgen Abend halte deine Sänfte in Bereitschaft. Ich werde dich vor der Stadt in einem Gebüsch bei der Statue des Silenus erwarten und dich selbst zur Hexe hinführen. Geh nach Hause und sei unbesorgt. Arbakes, der Zauberer Ägyptens, schwört es beim Hades, dass Ione nimmer die Gattin des Glaukus werden soll. Und dass Glaukus der meinige wird? Fügte Julia hinzu, indem sie glaubte, den unvollendeten Satz ergänzen zu müssen. »Du hast es gesagt«, erwiderte Arbakes, und Julia beschloss, wenn sie dieser unheimlichen Zusammenkunft auch mit Schrecken entgegensah, dennoch, vielleicht mehr durch Eifersucht als durch Liebe veranlasst, sich dort einzufinden. Als Arbakes wieder allein war, brach er in die Worte aus: »Glänzende Sterne, die ihr nimmer lügt, eure Versprechungen gehen schon in Erfüllung. In dem Augenblick, da ich vergeblich die Mittel meiner Rache suchte, schickt ihr mir diese schöne Närrin als Werkzeug.« »Ja«, fuhr er, nachdem er einige Augenblicke in tiefes Sinnen verloren gewesen, mit ruhigerer Stimme fort, »ich selbst konnte ihr das Gift nicht geben. Der Verdacht wegen seines Todes wäre auf mich gefallen, aber die Hexe, ja, sie ist das geeignetste und natürlichste Werkzeug meiner Absichten.« Er rief einen seiner Sklaven und befahl ihm, der Fremden schnell nachzugehen und ihren Namen und Stand zu erforschen. Nachdem dies geschehen, ging er mit noch wankenden Schritten in den Säulengang. Der Himmel war klar und heiter, aber Abakes, tief erfahren in den Zeichen der Witterung, sah aus einer Masse von Wolken, die der Wind am fernen Horizont langsam zu bewegen anfing, dass ein Gewitter bevorstehe. »Dies ist ein Gleichnis meiner Rache«, sagte er, »der Himmel ist heiter, doch die Gewitterwolke nähert sich.« 21. Kapitel. Glaukus und Jone hatten, als die Hitze des Tages nachließ, eine Spazierfahrt unternommen, um den kühlen und angenehmen Abend zu genießen. Sie benutzten dazu einen kleinen zweirädrigen Wagen und waren nur von einer Sklavin der Jone begleitet. Einige Stunden von der Stadt befand sich zu jener Zeit eine alte Ruine, die Überbleibsel eines griechischen Tempels, und da für Glaukus und Jone alles, was Griechenland betraf, von Interesse war, so hatten sie den Entschluss gefasst, diese Ruinen zu besuchen. Der Weg, der anfangs durch Weingärten und Olivenwäldchen ging, wurde immer rauer, je mehr er sich den Vesuv hinaufwand. Die Abendsonne warf lange Schatten über den Berg. Hier und da hörten sie auf dem wilden Buschwerk die ländliche Musik des Schäfers ertönen. Über ihnen schwebten leichte Wolken in dem heiteren Himmel, die sich kaum zu bewegen schienen, während sich ihnen dann und wann zur rechten Seite eine Aussicht auf die See eröffnete, in der das Sonnenlicht jenes wunderbare Farbenspiel bildete, welches hier einen so eigenartigen Reiz hervorbringt. »Wie schön und gütig ist doch die Mutter Erde«, sagte Glaukus in einem halb flüsternden Ton. »Selbst den unfruchtbarsten Gegenden entzieht sie ihre Gaben nicht, und auf dem kahlen und verbrannten Boden jenes erloschenen Vulkans gedeiht noch der Weinstock.« Sie kamen bei den Ruinen an und betrachteten in ihnen die geheiligten Spuren ihrer Vorfahren. Sie verweilten dort, bis der Abendstern am rosigen Himmel erschien. Und in schweigsamem Glück traten sie den Rückweg an. Die Gewitterwolken, welche der Ägypter vorhergesehen hatte, sammelten sich jetzt über ihren Häuptern. Zuerst verkündete ein ferner, aber lauter Donner den bevorstehenden Kampf der Elemente, und darauf zogen sich plötzlich die dunklen, schweren Wolken am Himmel zusammen. Das Gewitter entwickelte sich mit riesiger Schnelligkeit. Einige schwere Tropfen drangen durch die Zweige, welche über ihrem Wege hingen, und kurz darauf blendete der helle Blitz, der die ganze Gegend mit magischem Licht erleuchtete und sogleich wieder in das Dunkel zurücksinken ließ, ihre Augen. »Fahre schneller, guter Karikarius«, sagte Glaukus, »das Gewitter droht.« Der Sklave trieb die Maulesel an. Sie zogen den Wagen schnell über den rauen, steinigen Weg. Die Wolken zogen sich immer dichter zusammen, immer lauter tönte der Donner, und in Strömen goss der Regen herab. »Fürchtest du dich?« flüsterte Glaukus, indem er Jone näher rückte. »In deiner Gesellschaft fürchte ich mich nicht«, erwiderte sie sanft. In diesem Augenblick geriet der Wagen in ein tiefes Geleise, über dem ein Baumstamm lag. Der Sklave trieb mit einem Fluch seine Maultiere noch schneller an. Das Rad wurde aus seiner Achse gehoben, und der Wagen fiel plötzlich um. Glaukus, der keinen Schaden genommen hatte, sprang schnell auf, um Jone beizustehen. Auch sie war unverletzt geblieben, und mit einiger Anstrengung wurde der Wagen wieder emporgehoben. Sie fanden jedoch, dass er ihnen keinen Schutz mehr gewähren konnte. Das Verdeck war nämlich zertrümmert, und der Regen strömte in das Innere. Was war unter diesen Umständen anzufangen? Während der Sklave eilig zu einer entfernter liegenden Schmiede lief, um das Rad wieder einsetzen zu lassen, führte Glaukus die Neapolitanerin nach einem der dicht belaubtesten Bäume in der Nähe. Er bedeckte sie mit seinem Mantel, aber auch dadurch konnte der herabströmende Regen nicht abgehalten werden, und plötzlich, als Glaukus seiner schönen Begleiterin noch Mut zusprach, fuhr der Blitz in einen der dicht vor ihnen stehenden Bäume und zersplitterte mit einem ungeheuren Krach dessen dicken Stamm. Hierdurch wurde ihnen die Gefahr deutlich, welche ihnen an ihrem Zufluchtsorte drohte, und der Grieche sah sich ängstlich nach einer sicheren Stelle um. »Wir sind jetzt«, sagte er, »auf der halben Höhe des Vesuvs. Es muss hier irgendeine Höhle in den Felsen sein. Wenn wir sie nur finden könnten, um uns dorthin zu flüchten.« Als er, einige Schritte vortretend, seine Blicke spähend nach dem Berge richtete, sah er, nicht weit von ihnen, den Schein eines rötlichen Lichts. »Dieser Strahl«, sagte er, »muss von dem Herde irgendeines Schäfers oder Winzers kommen. Wir werden dort ein Obdach finden.« Jone nickte, und der Grieche führte sie und die zitternde Sklavin dem Lichte zu. Immer schneller und wilder strömte jetzt der Regen herab. Die flammenden Blitze folgten sich in kurzen Zwischenräumen. Desungeachtet drangen sie vor, indem sie hofften, doch endlich zu einer Hütte oder Höhle zu gelangen. Plötzlich legte sich der Regen und vor sich erblickten sie zerrissene und raue Massen verwitterter Lava, die der schnell wechselnde Blitz nur noch schrecklicher erscheinen ließ. Bisweilen schwebte der flammende Strahl über den grauen Felsen, die teilweise mit Moos oder Gebüsch und verkrüppelten Bäumen bedeckt waren, als suche er vergeblich einen seiner wutwürdigeren Gegenstand. Die Liebenden stiegen besorgt und ungewiss über das Ziel den Pfad immer weiter hinauf, als plötzlich durch einen hellen Blitz, der einen lichten Schimmer zurückließ, die Landschaft blendend erhellt wurde. Es war kein Haus in der Nähe zu sehen. Doch glaubten sie, in der Höhle, aus welcher ein Licht drang, eine menschliche Gestalt zu erblicken. Jetzt umgab sie wieder dichte Finsternis, aber sie konnten jetzt den Weg zu dem Licht nicht mehr verfehlen, und bald standen sie der Öffnung einer Höhle gegenüber, die durch große, übereinandergefallene Felsenstücke gebildet zu sein schien. Indem sie in diesen Raum blickten, fühlten sie sich unwillkürlich von Furcht und Entsetzen ergriffen. Es brannte in der Höhle ein Feuer, über welchem ein kleiner Kessel hing. Auf einer dünnen eisernen Säule stand eine Lampe, und an jenem Teile der Felswand, wo das Feuer brannte, hingen mehrere Reihen von Kräuterbündeln, welche dort trocknen sollten. Ein vor dem Feuer liegender Fuchs starrte mit seinen großen rötlichen Augen die Fremden an. Sein Haar sträubte sich, und zwischen den grinsenden Zähnen stieß er einen hohlen Ton hervor. In der Mitte der Höhle sah man eine irdene Statue, welche drei Köpfe von seltsamer und fantastischer Bildung trug, und zwar einen Hund, einen Pferde- und einen Bärenkopf. Vor dieser Darstellung der Hekate stand ein kleiner Dreifuß. Unheimlicher aber als alle diese Gegenstände war der Anblick eines alten Weibes, das vor dem Feuer sitzend von den Flammen beschienen wurde. In dem schrecklichen Antlitz, dessen unbewegliche Augen sie anstarrten, mit Blicken, welche die ihrigen festbannen und bezaubern zu wollen schienen, in den blauen Lippen, den eingefallenen, bleichen Wangen, den hervorstehenden Backenknochen, dem langen, dünnen, grauen Haar, der gelben, runzligen Haut, sahen sie eine Erscheinung, wie nur das Grab selbst sie darzubieten vermag. »Es ist eine Leiche«, sagte Glaukus. »Nein, es bewegt sich, es ist ein Geist, ein Gespenst«, stammelte Ione, indem sie sich an die Brust des Athenas schmiegte. »Oh, fort, fort von hier«, flüsterte die Sklavin, »es ist die Hexe des Vesuvs.« »Wer seid ihr?« sprach jetzt eine hohle und geisterhafte Stimme. »Und was wollt ihr hier?« Dieser schreckliche und unheimliche Ton, der ganz mit der furchtbaren Erscheinung im Einklang stand und der die Stimme keines lebenden Sterblichen, sondern mehr die eines von dem Styx zurückgekehrten Schatten zu sein schien, würde Ione in das fürchterlichste Unwetter zurückgetrieben haben, hätte sie nicht Glaukus, trotz ihres Widerstrebens, in die Höhle gezogen. »Wir sind durch das Unwetter überfallen worden«, sagte er, »und suchen Schutz und Hilfe an deinem Herde.« »Kommt an das Feuer, wenn ihr wollt«, sagte die Alte zu Glaukus und seiner Begleiterin. »Ich bewillkomme sonst nie ein lebendiges Wesen, nur die Eule, den Fuchs, die Kröte und die Schlange. Aber kommt ohne Willkommen an das Feuer. Weshalb sollen wir Komplimente machen?« Während die Hexe sie so in ihrer rohen und sonderbaren Sprache anredete, blieb sie unbeweglich sitzen, indes Glaukus Ione half, den Mantel abzulegen und ihr einen Sitz auf einem Holzhaufen bereitete. Die Sklavin, durch das Beispiel ihrer Gebieterin ermutigt, legte ebenfalls ihre lange Pala ab und suchte sich ängstlich auf der anderen Seite des Herdes einen Sitz. »Ich befürchte, dass wir dich stören«, sagte Ione mit einschmeichelnder Stimme. Die Hexe erwiderte nichts. Sie erschien wie ein Wesen, welches für einen Augenblick von den Toten auferstanden, darauf aber gleich in den ewigen Schlummer zurückverfallen war. »Hast du schon lange hier gewohnt?« fragte Glaukus nach einer Pause, als dieses unheimliche Stillschweigen ihm unerträglich wurde. »Ja, gewiss, schon sehr lange.« »Es ist aber ein trauriger Aufenthalt.« »Ha, das kannst du wohl behaupten. Die Unterwelt befindet sich unter unseren Füßen«, erwiderte die Alte, indem sie mit ihrem knöchernen Finger nach der Erde zeigte. »Und ich will dir ein Geheimnis mitteilen. Die Schrecknisse da unten bereiten Vernichtung für euch hier oben vor, für euch, die ihr jung seid und schön und lebensfroh.« »Aus deinem Munde kommen böse Worte«, sagte Glaukus. Künftig will ich lieber dem Gewitter als deinem Willkommen entgegengehen. Daran wirst du wohl tun. Es sollte mich niemand aufsuchen als der Unglückliche. Und weshalb nur der Unglückliche? Fragte Glaukus. Ich bin die Hexe des Berges, erwiderte sie mit einem höhnischen Lächeln. Mein Geschäft ist, den Hoffnungslosen zu helfen. Für die unglückliche Liebe habe ich die Zaubertränke, den Geizigen verspreche ich Schätze. Auch der Rachsucht gebe ich Tränke, für die Glücklichen und Guten habe ich, wie das Leben auch, nur Flüche. Störe mich jetzt nicht mehr. Nach diesen Worten beobachtete die schreckliche Bewohnerin dieser Höhle ein so hartnäckiges Stillschweigen, dass die Bemühungen des Glaukus, wieder eine Unterredung mit ihr anzuknüpfen, vergeblich waren. Sie verriet durch keine Bewegung ihrer harten Züge, dass sie ihn auch nur anhöre. Glücklicherweise legte sich aber jetzt der Sturm, der ebenso kurze Zeit gedauert hatte, als er heftig gewesen war. Der Regen ließ immer mehr nach, und als nun auch die Wolken sich verzogen, drang der milde Strahl des Mondes wieder herab und beleuchtete alle Winkel dieses schrecklichen Ortes. Nie hatte der Mond vielleicht eine der Kunst des Malers würdigere Gruppe beschienen. Die junge Ione, in der Blüte ihrer Schönheit, saß an dem Feuer. Ihr Geliebter, der die Anwesenheit der Hexe schon zu vergessen anfing, lag ihr zu Füßen, aufwärts schauend in ihr holdes Antlitz und süße Worte der Liebe flüsternd. Die blasse und ängstliche Sklavin saß in einiger Entfernung, und die furchtbare Hexe mit ihren ertötenden Blicken starrte sie abwechselnd an. Der Fuchs beobachtete sie noch immer aus seinem Winkel mit scharfen und glühenden Blicken, und als Glaukus jetzt wieder die Hexe betrachtete, bemerkte er zum ersten Mal gerade unter ihrem Sitz die glänzende Haut und den erhobenen Kopf einer großen Schlange. Sei es nun, dass die lebhaften Farben des Mantels, welchen der Athena über die Schultern der Ione gelegt hatte, des Tieres Zorn reizten, oder geschah es aus einem anderen Grunde. Die Schlange erhob den Kopf mit ihren funkelnden Augen immer mehr, als mache sie sich zu einem Sprunge gegen die Neapolitanerin bereit. Glaukus ergriff schnell einen der halb verbrannten Feuerbrände von dem Herde, worauf die Schlange, wahrscheinlich dadurch noch wütender gemacht, hervorsprang und mit lautem Zischen sich zu einer Höhe erhob, die fast der des Griechen gleichkam. »Hexe«, schrie Glaukus, »rufe deine Bestie zurück, oder ich töte sie.« »Sie ist nicht giftig«, sagte die Alte, welche infolge seiner Drohung aufgestanden war, aber ehe sie noch dieses Wort ausgesprochen, war die Schlange auf Glaukus zugesprungen. Dieser bog sich, es bemerkend, schnell und gewandt zur Seite und versetzte dem Tier einen so gewaltigen und richtig angebrachten Schlag auf den Kopf, dass es niederfiel und sich in der Asche wand. Die Hexe trat wütend vor und sah Glaukus mit einem Ausdruck an, wie die wildeste der Furien ihn nicht schrecklicher haben konnte. »Du hast«, schrie sie mit gellender Stimme, »bei mir Schutz und Obdach gefunden und an meinem Feuer dich erwärmt. Du hast Gutes mit Bösem vergolten. Du hast das Tier verwundet, das mir lieb war und das allen Göttern geheiligt ist. Bei dem Mond, dem Beschützer der Zauberin, beim Orkus, wo die Rache wohnt, ich verfluche dich und du sollst verflucht sein. Möge deine Liebe unglücklich, dein Name verachtet sein. Mögen die Unterirdischen dich bezeichnen, möge dein Herz verdorren und absterben und deine letzte Stunde noch dich an die Prophezeiungen der Zauberin des Vesuvs erinnern.« Dann wollte sie sich zu Ione wenden, aber Glaukus fiel ihr schnell ins Wort. »Höre auf, Schreckliche«, rief er. »Mich hast du verflucht, und ich unterwerfe mich dem Beschluss der Götter. Ich trotze dir und verachte dich, aber sprich nur ein Wort gegen jenes Mädchen, und ich will den Fluch deiner schändlichen Lippen in deinen Sterbefluch verwandeln. Nimm dich in Acht.« »Ich habe nichts mehr hinzuzufügen«, erwiderte die Hexe, indem sie wild auflachte. »Denn in deinen Fluch ist deine Geliebte mit eingeschlossen, und umso mehr, da ich aus ihrem Munde deinen Namen hörte und jetzt weiß, mit welchem Wort ich dich den Dämonen zu übergeben habe. Glaukus, du bist verflucht!« Nachdem die Hexe diese Worte gesprochen, kniete sie neben der Schlange nieder, die sie vom Herde zog, und sah ihre Gäste mit keinem Blick mehr an. »O Glaukus«, sprach Ione ängstlich, »was haben wir getan? Lass uns forteilen von diesem schrecklichen Orte. Der Sturm und Regen hat sich gelegt. Vergib ihm, gute Alte, nimm deinen Fluch zurück. Er beabsichtigte bloß, sich zu verteidigen. Nimm dieses Friedensopfer an, um, was du gesagt, zu widerrufen.« Und Ione trat vor und legte ihren Geldbeutel in den Schoß der Zauberin. »Fort, fort«, rief diese grimmig. »Den Fluch, der einmal gesprochen ist, können nur die Parzen widerrufen. Fort!« »Komm, Teure«, sagte Glaukus ungeduldig. »Glaubst du, dass die Götter über oder unter uns die ohnmächtigen Rasereien der Verrücktheit hören? Komm!« Die Hexe gab keine Antwort mehr, sondern schlug ein langes und helles Gelächter auf, dessen Echo in der Höhle widerhallte. Die Liebenden atmeten freier, als sie in die frische Abendluft getreten waren, doch die Szene, deren Zeugen sie gewesen, die Worte und das Gelächter der Hexe erfüllten das Herz der Ione noch mit Schrecken, und selbst Glaukus vermochte sich noch nicht ganz, diesen Eindrücken zu entziehen. Das Gewitter war vorüber, nur dann und wann rollte noch ein schwacher Donner in den entfernteren Wolken. Mit vieler Mühe fanden sie den Weg zu ihrem Wagen, der jetzt wieder hinlänglich für die Rückreise instand gesetzt worden war, und sie gelangten bald an die Tore der Stadt. Aber vergeblich waren die Bemühungen des Glaukus, Ione aufzuheitern. »Ach«, sagte sie, indem sie in Tränen ausbrach, »mein Gemüt wird immer mehr durch üble Vorbedeutungen beängstigt. Schützt uns, o Götter, oder wenigstens«, murmelte sie bei sich selbst, »schützt meinen Glaukus.« Ende von Abschnitt 17, gelesen von crowwings.com.